A3 Die Schule Die Sprachschule Die Post und die Bank Der Bahnhof Das Rathaus Das Rathaus am Marktplatz Der Marktplatz Das Bürgerbüro. Das Bürgerbüro im Rathaus. Die Fußgängerzone. Die Apotheke. Die Apotheke in der Fußgängerzone. Der Supermarkt. Der Sportplatz. Das Schwimmbad. Der Sportplatz und das Schwimmbad.